Die Welt ist zu einem gewaltigen Schlachtfeld geworden, auf dem die konkurrierenden Gruppierungen um den Verstand der Menschen kämpfen. Und in diesem Kampf ist die Propaganda mächtiger als Bomben. So heißt es in einem US-amerikanischen Handbuch für den psychologischen Krieg. In der BRD-Zeitschrift Wehrkunde liest es sich so: Der psychologische Krieg ist im sogenannten Frieden der Hauptteil. Das scharfe Schießen nur der Schlusspunkt des modernen Krieges. Die Schlachten eines dritten Weltkrieges, ausgekämpft auf der Ebene der vierten Dimension, sind längst im Gange. Es ist der Kampf um die Meinungen der Menschen unserer Welt. Welch eine Ungeheuerlichkeit spricht aus diesen Worten. Wir sollten sie uns einprägen, weil sie mit aller Offenheit und mit Zynismus sagen, was die herrschenden Kreise der Monopolbourgeoisie der Menschheit zugedacht haben. Sie nennen ihn auch psychologischen Krieg, diesen Kampf um die Meinungen der Menschen. Sie führen ihn nach außen als ideologische Diversion und nach innen gegen die Bürger ihres Machtbereichs als geistige Manipulierung. Die Behauptung der BRD-Zeitschrift Wehrkunde ist nicht nur ungeheuerlich, sie serviert zugleich eine raffiniert verpackte Lüge. Bei aufmerksamem Zuhören und kritischem Denken wird sie erfasst. Hören wir die beiden entscheidenden Sätze noch einmal. Die Schlachten eines dritten Weltkrieges, ausgekämpft auf der Ebene der vierten Dimension, sind längst im Gange. Es ist der Kampf um die Meinungen der Menschen. Hier wird behauptet, dass beide Seiten, die von der Monopolbourgeoisie geführten imperialistischen Staaten und die von der Arbeiterklasse geführten sozialistischen Länder, demselben Ziel zustreben, nämlich den Dritten Weltkrieg vorzubereiten. Das den sozialistischen Ländern zu unterstellen, ist eine völlige Verkehrung der Wahrheit. Die Tatsachen beweisen, der gewachsenen Stärke des Sozialismus ist es zu danken, dass der Weltfrieden sicherer wurde, dass die Imperialisten gezwungenermaßen erste Schritte auf dem Wege der friedlichen Koexistenz gegangen sind. Aber die Monopolbourgeoisie aller imperialistischen Länder setzt den psychologischen Krieg fort. Sie verstärkt ihn sogar. Die Imperialisten und ihre Meinungsmacher in Presse, Rundfunk, Fernsehen und in den anderen Massenmedien streiten ab, dass sie die Menschen irreführen und für verbrecherische Ziele gewinnen wollen. Bei ihnen gäbe es keine geistige Manipulierung, behaupten sie. Jeder Bürger westlicher Staaten werde sachlich informiert. Gibt es in den imperialistischen Ländern wirklich keine geistige Manipulierung? Hören wir ein Beispiel der Verdrehung und Fälschung aus der Zeit des verbrecherischen Vietnamkrieges der USA. Die Rundfunk- und Fernsehstationen der BRD berichteten: Saigon. Der amerikanische Botschafter verteilte im Oktober Reis aus amerikanischen Heeresbeständen an die Bevölkerung im Mekong-Delta. Auch durch die Zeitung erhält der Bürger der BRD diese Information. Sie entspricht, untersucht man sie näher, formal den Prinzipien für den Aufbau einer Nachricht. Sie beantwortet die Fragen: Wer, was, wo, wann. Wer? Der amerikanische Botschafter. Was tat er? Verteilte Reis aus amerikanischen Heeresbeständen. Wo? Im Mekong-Delta. Wann? Im Oktober 1969. Fakten, die jeder Nachprüfung standhalten. Trotzdem werden mit dieser Nachricht die Bundesbürger desorientiert. Wie ist das möglich? Schauen wir uns die Nachricht noch einmal an. Wie gesagt, die Fakten stimmen. Eines aber fehlt: die entscheidende Hintergrundinformation. Sie erst würde es dem Bundesbürger ermöglichen, diese Nachricht richtig zu bewerten. Hier die notwendige Hintergrundinformation. Das Mekong-Delta in Südvietnam war eines der größten Reisexportgebiete Asiens, bevor die US-Amerikaner tausende Reisbauern getötet und systematisch die Ernten vernichtet haben, um den Widerstand der Bevölkerung gegen die USA-Aggression zu brechen. Die Analyse dieser Nachricht enthüllt eine ganz bestimmte Technik, die von den Massenmedien der BRD meisterhaft beherrscht wird. Es ist die Technik des Weglassens. Und das Ergebnis? Eine Nachricht wahr, was die Fakten betrifft, aber unwahr, weil sie den wirklichen Sachverhalt entstellt. Hinterhältig, was die Absicht der Verfasser angeht. Wer Reis an Hungernde verteilt, soll der Bundesbürger denken, kann nichts Böses im Schilde führen. Die billige Geste des amerikanischen Botschafters wird zum humanitären Akt. Der brutale Aggressor erscheint als Menschenfreund. Und gegen Menschenfreunde führt man keine Aktionen durch, demonstriert man nicht. So soll der Bundesbürger auf die Seite des Unrechts gezogen werden. Nicht Abscheu und Zorn gegen die USA-Aggression in Vietnam soll er empfinden, sondern Partei ergreifen für den Aggressor. Eine Meldung von Tausenden. Halbwahrheiten, raffiniert verpackte Lügen und Nichtigkeiten sollen beim Bürger der BRD den Eindruck erwecken, über alles Bescheid zu wissen, sich jederzeit eine objektive Meinung bilden zu können. Täglich aber werden ihm die zur Meinungsbildung wesentlichen Informationen unterschlagen. Dafür wird er mit Lappalien, mit Nichtigkeiten gefüttert und systematisch sein Interesse an solchen Nichtigkeiten gefördert. Zugleich soll jedoch in seinem Hirn ein politisches Vakuum erzeugt werden, in das die Meinungsmacher mit Falschmeldungen, mit antikommunistischer Hetze eindringen. Das ist nur eine Methode der Lenkung der öffentlichen Meinung in den imperialistischen Ländern. Das soeben zitierte Beispiel lässt aber bereits Folgendes erkennen. Ohne dass sich die Menschen dessen bewusst werden, sollen sie in ihren Denkgewohnheiten, ihren Gefühlsregungen und Urteilen, den reaktionären Klasseninteressen der Imperialisten untergeordnet werden. Sie sollen so manipuliert, also in einer solchen Weise beeinflusst werden, dass ihr Widerstand gegen die Politik der Imperialisten gelähmt wird, dass sie schließlich entgegen ihren eigenen objektiven Interessen handeln. Wie die Meinungsmanipulateure ihre freiheitliche Berichterstattung verstehen, bringt der Chefredakteur einer großbürgerlichen BRD-Zeitung wie folgt zum Ausdruck. Einmal ist es die ungeheure Freiheit, ganz nach eigener Wahl die Farben zu mischen, die Fäden zu bezeichnen, die bezeichnend sind, zu benennen, was wichtige Entwicklungen sind, auszuwählen zwischen bezeichnenden Vorgängen und wegzulassen, was belanglos erscheint. Das ist nach meinem Gefühl eine unglaublich schöpferische Aufgabe, die einen allerdings in eine tägliche innere Unsicherheit versetzt. Wird nicht der Korrespondent oder überhaupt der Journalist schon durch die Art der Auswahl, die er trifft, zum Manipulateur seines Lesers? Manipulateur möchte ich nicht gerne sagen. Wenn Sie damit aber meinen, dass durch die Auswahl allein nur ein beschränktes Bild der Wirklichkeit dem Leser vermittelt wird, dann muss ich sagen, das kann der Journalist, das kann ich zumindest nicht vermeiden. Wir dürfen sie nicht unterschätzen, diese Chefredakteure und die ganze Armee der Meinungsmacher in den imperialistischen Ländern. Sie beherrschen alle Methoden der geistigen Manipulierung und werden dafür hoch bezahlt. Untersuchen wir noch einige der Methoden, die sie so ausgezeichnet beherrschen. Überprüfen wir, inwieweit diese Methoden der geistigen Manipulierung gleichfalls darauf zielen, dass die Arbeiter und die anderen Werktätigen entgegen ihren objektiven Klasseninteressen handeln. Das folgende ganzseitige Inserat erschien in regelmäßigen Abständen in großbürgerlichen Zeitungen der BRD, wie zum Beispiel in Springers Die Welt und dem rheinischen Merkur. Der Klassenkampf ist zu Ende. Den Begriff des Proletariers gibt es nicht mehr. Im freien Deutschland vollzieht sich eine geschichtliche Wandlung. Der klassenbewusste Arbeiter wird zum selbstbewussten freien Bürger. Ein Mann, der auf lange Sicht plant, der für seine Kinder eine gründliche Schulung verlangt, der durch Eigentum die Freiheit seiner Familie zu sichern sucht, das ist der Arbeiter von heute. Das Vertrauen in die Zukunft beruht auf den bisherigen Erfolgen der sozialen Marktwirtschaft. Der gesicherte Arbeitsplatz, das feste Einkommen, erspartes Geld und das eigene Heim sind ihre Wegzeichen. Wir sind auf dem richtigen Wege zur Bewältigung von Not und Furcht. Vertraue dem Morgen. Wir wissen, weshalb die Arbeiter glauben sollen, sie seien keine Proletarier mehr, sondern Sozialpartner. Sie sollen sich der Ausbeutung nicht bewusst werden und dem Klassenkampf abschwören. Untersuchen wir die Frage, wer solche Inserate, die stets ganzseitig erscheinen, aufgibt und bezahlt. Diese Inserate werden finanziert von der Gemeinschaft des sozialen Ausgleichs. Das ist ein Institut für Öffentlichkeitsarbeit. Es gibt Inserate in Auftrag, lässt Filme drehen, bestimmte Bücher schreiben, Funk- und Fernsehsendungen gestalten und auch bestimmte Schlager produzieren. An Geld fehlt es dieser Gemeinschaft des sozialen Ausgleichs nicht. Ihre Finanziers sind unter anderem Siemens, das Krupp-Direktorium, die Deutsche Bank und Flick. Ist es nicht verständlich, dass Sie schreiben lassen, der Klassenkampf ist zu Ende? Die Monopolbourgeoisie betreibt mit allen Mitteln den Klassenkampf gegen das Proletariat, insbesondere auf ideologischem Gebiet. Dieses Inserat selbst ist raffinierter ideologischer Klassenkampf gegen das Proletariat. Das Proletariat soll seinen Kampf einstellen. So hätten sie es gern. Die Flick, die Abs und Kupp. Um welche Methode der Manipulierung handelt es sich in diesem Beispiel? Es ist die Methode der großen Lüge, der völligen Verdrehung von Grundwahrheiten. Hier wird nach dem Rezept von Hitlers Meisterlügner Goebbels gehandelt, das besagt, je größer die Lüge, desto größer ist die Chance, dass etwas davon im Bewusstsein der Hörer und Leser haften bleibt. Jeder Satz in diesem Inserat enthält eine Lüge. Sie behaupten, der Klassenkampf ist zu Ende. Aber in allen imperialistischen Ländern, auch in der BRD, hat er sich von Jahr zu Jahr zugespitzt. In dem Inserat heißt es, den Begriff des Proletariers gibt es nicht mehr. Aber in Wirklichkeit müssen in den imperialistischen Ländern fast 90% der arbeitsfähigen Bevölkerung ihre Arbeitskraft verkaufen, sind also Proletarier. In dem Inserat wird vom freien Deutschland gesprochen. Mit freiem Deutschland ist die BRD gemeint. Der Mörder Karl Liebknechts konnte in der BRD bis an sein Lebensende in Freiheit seine hohe Staatsrente genießen. In der BRD gibt es jedoch für Kommunisten den berüchtigten Berufsverbotserlass. Verzichten wir auf die weitere Analyse dieses Inserats, denn es ist hinreichend deutlich geworden, dass auch diese Methode der Information darauf zielt, dass die Arbeiter und die anderen Werktätigen so denken und handeln, wie es die herrschende Klasse wünscht. Das Verschweigen von politisch bedeutsamen Nachrichten und das Aufbauschen von Belanglosigkeiten zu Sensationen gehören im bürgerlichen Journalismus zusammen, sind dort zwei Seiten einer Medaille. Sensationsmeldung. Das ist raffinierte Propaganda von Banalitäten und Kriminalität, grell und aufreizend aufgemacht. Die Sensationsnachricht als Form der ideologischen Beeinflussung des Lesers füllt täglich die meisten Seiten großbürgerlicher Zeitungen. Die Sensationsmeldung ist das geistige Narkotikum, das genutzt wird, um die Aufmerksamkeit der Werktätigen von den wirklichen Problemen des Lebens abzulenken. Wenn der Zeitungskäufer die mit Balkenüberschriften versehenen Berichte über die täglichen Morde oder die sich jagenden Skandale der High Society liest und darüber die gesellschaftlich bedeutsamen Probleme vergisst, dann können die Zeitungsbosse ihr Ziel als erreicht ansehen. Lord Northcliffe, der mächtigste englische Zeitungskapitalist, definierte die Prinzipien des Pressegeschäfts folgendermaßen. Der Krieg ist ein Bestseller, das heißt der beste Motor des Zeitungsgeschäfts. Gleich nach dem Krieg kommt das sexuelle Moment und das Verbrechen. In Friedenszeiten ist ein erstklassiger Lustmord das beste Reizmittel. Journalisten der Monopolpresse handeln täglich nach folgender Regel. Der bürgerliche Propagandist kitzelt die Nerven des Lesers, Zuhörers oder Zuschauers mit irgendeiner Lappalie und macht sie zur Nachricht Nummer 1. Gleichzeitig hilft ihm das, bestimmte Ereignisse zu übersehen. Dafür ein Beispiel. um von einer großen Demonstration englischer Werktätiger gegen die Errichtung von Stützpunkten für USA-Atom-U-Boote abzulenken, wurde in Riesenlettern über eine Motorradfahrt der englischen Prinzessin Margaret mit ihrem Mann berichtet. Die Prinzessin auf dem Feuerstuhl, man bedenke. Auf einer der Innenseiten wurde in drei winzigen Zeilen über die Demonstration berichtet. Der Zweck jedoch ist erreicht, wenn Millionen Zeitungsleser den Kampf politisch bewusster Menschen nicht zur Kenntnis nehmen. Nun lässt sich aber nicht alles für die Monopolbourgeoisie Unangenehme verschweigen. Denn das würde die Massenmedien und die Manipulateure unglaubwürdig machen. Sie wollen aber ihren Masseneinfluss auch für künftig erhalten. Deshalb werden die Manipulationsmethoden gekoppelt und variiert. Zur Methode des Verschweigens wird zum Beispiel die Methode der Desinformation hinzugesellt. Ein krasses Beispiel für die Desinformation oder Falschinformation der Menschen im Imperialismus ist die verlogene Darstellung der Geschichte der Sowjetunion von der großen sozialistischen Oktoberrevolution bis zur Gegenwart. Allein die amerikanische Zeitung New York Times prophezeite in den ersten 3 Jahren der jungen Sowjetmacht nicht weniger als 90 Mal deren unvermeidlichen Zusammenbruch. Ganze Heerscharen von Meinungsmachern des Monopolkapitals waren und sind damit beschäftigt, das erste sozialistische Land und alle anderen Länder der sozialistischen Staatengemeinschaft zu verleumden. Wen wundert das? Ist doch der reale Sozialismus ständiger Albtraum der Ausbeuterklassen. Für die Rundfunk- und Fernsehstationen der BRD arbeiten 160.000 Angestellte und 100.000 freie Mitarbeiter. Sogenannte Spezialteams sind damit beschäftigt, neue Methoden der geistigen Manipulierung auszudenken und zu erproben. Zu ihren erfolgreichen Methoden rechnen sie den Einsatz vergifteter Wörter. Was ist unter dem Einsatz vergifteter Wörter zu verstehen? Die Sprache, die Wahl der Wörter, die Wortkopplung zu bestimmten Begriffen, die mehrseitige Ausdeutbarkeit bestimmter Wörter für bestimmte Begriffe und Denkinhalte, neue Wortschöpfungen, die Schlagworte, Modeworte, alles das wird von der imperialistischen Propaganda gegen den gesellschaftlichen Fortschritt missbraucht. Einige Beispiele mögen für viele stehen. Das von den Massenmedien der BRD mit Vorliebe strapazierte Wort Parteichef für die ersten Sekretäre der Kommunistischen und Arbeiterparteien. Das seit über einem Jahrhundert eingeschliffene französische Wort Chef für den unanpassbaren, mit weitgehenden Vollmachten ausgestatteten Unternehmensleiter verbinden Millionen Menschen des imperialistischen Wirtschaftsbereichs noch immer mit dem Begriff der Willkür, der Unabsetzbarkeit, der unumschränkten, personengebundenen Machtfülle. Diese Wortwahl ist wohlberechnet. Sie verdeckt, unterschlägt und ignoriert die Tatsache, dass die marxistisch-leninistischen Prinzipien der innerparteilichen Demokratie in jeder Partei einen neuen Typus, keinerlei Chefpraktiken zulassen. Die Massen sollen geschreckt und voreingenommen gemacht werden. Sie sollen denken, dass es in der Partei der Arbeiterklasse wie in einem Monopolunternehmen zugehe. Die von der Monopolbourgeoisie bezahlten Meinungsmacher produzieren fließbandähnlich Woche für Woche, seit Jahrzehnten, ein riesiges Munitionslager von Propagandawörtern, wie zum Beispiel Osten, Stacheldraht, Mauer, Schießbefehl, Totalitarismus, Unfreiheit, Schweigezone und viele andere mehr. Solche Wörter sollen über längere Zeit hinweg gebraucht falsche Denkinhalte verfestigen, falsche Meinungen und Haltungen prägen. Diese Kriegführung mit Wörtern dient aber gleichzeitig auch der Tarnung des Wesens des Imperialismus. Sie enthält auch verhüllende, verdeckende, schönfärbende Wörter zur Rechtfertigung der imperialistischen Widersprüche, Gebrechen und Grausamkeiten. Denn der Imperialismus will nicht als der auftreten, der er wirklich ist. Kriegführung mit vergifteten Wörtern dient demzufolge auch der massenhaften Täuschung, Verblendung, der Verdummung. Einige Beispiele dafür. Das klare, deutliche Wort Arbeitslosigkeit wird ausgetauscht gegen das verschleiernde Wort Unterbeschäftigung. Das Wort Arbeiter gegen das sinnverdrehende Wort Arbeitnehmer. Der Kapitalist aber, der die Arbeiter und Angestellten ausbeutet, wird zum Arbeitgeber umfunktioniert. Das Wort Klassenkampf wird in das verhöhnende und verkleinernde Wort Sozialspannung umgewandelt. Das Wort Krise gegen das Wort Rezession ausgetauscht. Das Wort Wirtschaftsniedergang gegen das idyllisch bildhafte Wort Talsohle. Das Wort Kapitalismus wird verwandelt in die Wörter Leistungsgesellschaft oder Industriegesellschaft. Die Absicht ist eindeutig, die Hirne der Massen sollen vernebelt werden. Die von den Meinungsmachern im Auftrag der Siemens, Flick, Krupp und Springer betriebene geistige Manipulierung zielt darauf ab, die Entwicklung des Klassenbewusstseins der Arbeiterklasse zu verhindern. Zumindest die Mehrheit der Bundesbürger soll denken, dieses System ist vernünftig, obwohl es ganz und gar unvernünftig und voller unversöhnlicher Widersprüche ist, wie insbesondere die periodisch wiederkehrenden Wirtschaftskrisen, Währungskrisen und die Inflation zeigen. Dieses System hat Zukunft, sollen die Millionenmassen denken, obwohl sich alle Widersprüche des kapitalistischen Systems zuspitzen und sein Untergang gewiss ist. Die Mehrheit der Bundesbürger soll glauben, dieses System ist für mich persönlich vorteilhaft, obwohl es in Wirklichkeit wachsende Unsicherheiten und Gefahren heraufbeschwört. Und schließlich soll die Meinung der Arbeiter und der anderen Werktätigen sein, es lohnt sich, dieses System nach innen und nach außen zu verteidigen, obwohl es notwendig ist, dieses System durch die Revolution zu vernichten. Die Tatsache der Ausbeutung und der politisch-sozialen Rechtlosigkeit der Masse der Bevölkerung soll dieser nicht bewusst werden. 200 Familien in der BRD, das ist die Spitze der Monopolbourgeoisie, wollen das unbedingte Kommando über ein Volk von 58 Millionen Menschen behalten. In keinem Land kann der Imperialismus seine Macht erhalten, ohne Fälschung, Verdrehung und Umdeutung historischer und aktueller Tatsachen. In einem in der BRD erschienenen Buch wird das so gesagt: Würden wir richtig informiert, unser Land sähe anders aus. Würde über die Tatsachen unvoreingenommen und vollständig berichtet, die Folgen wären nicht auszudenken. Der Bürger würde Fragen stellen, die man nicht beantworten will, würde kritisieren, was nicht kritisiert werden darf, und verstehen, was nicht verstanden werden soll. Er würde in Zusammenhängen denken lernen, geistig selbstständig werden und mit der Demokratie ernst machen. Noch immer sind folgende Worte Lenins gültig. Die Menschen waren in der Politik immer nur die einfältigen Opfer von Betrug und Selbstbetrug. Und sie werden es immer sein, solange sie nicht lernen, hinter allen möglichen moralischen, religiösen, politischen und sozialen Phrasen, Erklärungen und Versprechungen die Interessen dieser und jener Klassen zu finden. Fassen wir zusammen unter den eingangs gestellten Fragen. Was ist geistige Manipulierung? Was will sie erreichen? Sie ist Bestandteil des ideologischen Klassenkampfes der Monopolbourgeoisie. Die geistige Manipulierung soll die bestehenden Macht- und Ausbeutungsverhältnisse verschleiern und damit erhalten helfen. Sie will den Eindruck erwecken, als ob Interessenübereinstimmung bestünde zwischen der Arbeiterklasse und der Bourgeoisie. Ideologischer Hauptinhalt der geistigen Manipulierung ist der mit Nationalismus und Revanchismus verbundene Antikommunismus. Mittels einer vorgetäuschten Meinungs- und Pressefreiheit wird versucht, das Urteilsvermögen von Millionen Menschen systematisch zu zerstören. Sie sollen geistig entmündigt und willfährige Untertanen werden, die zu keiner Kritik am imperialistischen System mehr fähig sind. Und Ausbeutung und Unterdrückung geduldig ertragen. Dabei erscheint dem Manipulierten die bewirkte Denkweise und die daraus resultierende Handlungsweise als frei gewählte Entscheidung.